verehrte Gäste. Wenn Sie in Peru, in der Nähe des Dorfs Porta Vachina, auf einen der höchsten Gipfel der Anden klettern, werden Sie auf einer Höhe von 4200 Metern, dünne Luft, jeder Schritt verursacht Schmerzen, strengen Sie sich nicht an, an einen Ort kommen, den unsere Wissenschaft das Patriarchat nennt. Die Eingeborenen dort nennen ihn Quizzoquack, was übersetzt so viel heißt wie der große Schwengel des Sonnengottes. Die Vorfahren der dort lebenden Indios erbauten, so erzählen es die Überlieferungen, einen Tempel an jenem Ort, an welchem die Götter den Menschen einst die strukturelle Unterdrückung der Frau geschenkt hatten. Wenn wir aber nun schwer atmend oben ankommen auf dem Gipfel, auf 4200 Metern, was sehen wir dann? Massive Stelen und gigantische Blöcke aus weißem Testosteron. Wie hätten denn die Vorfahren der Indios, die gerade der Steinzeit entkommen waren, ein so hartes Material abbauen und transportieren sollen? Sie hatten doch gar nicht die Technologie, keinen Flaschenzug und schon gar keine Werkzeuge, um solch präzise Kanten zu schneiden. Irgendjemand hat diese 14 Tonnen schwere Platte regelrecht zerschnitten wie einen Käse. Testosteron baut man in unserer heutigen Zeit übrigens mit Bohrern ab, die an der Spitze mit Diamanten versehen sind. Wer war das? Wie haben sie es gemacht? Ich denke, jemand muss diesen Steinzeit-Indios dieses Wissen, diese Werkzeuge in die Hand gegeben haben. Ich denke nicht, dass es Götter waren. Viel wahrscheinlicher ist es, dass außerirdische Maskulisten die Erde und auch diesen Andengipfel besucht und ihr Wissen mit den frühen Menschen geteilt haben. Ein Relief, das bei einer der letzten Grabungen dort zutage gekommen ist, gibt uns klare Hinweise. Das in weichen Sandstein gehauene Bild zeigt eindeutig einen der von den Einheimischen angebeteten Götter, gekleidet in etwas, das für mich wie ein Raumanzug mit einem Helm aussieht. Er ist gerade dabei, das penisförmige Raumschiff am rechten Bildrand zu betreten, vielleicht um zu seinem Mutterschiff in der Erdumlaufbahn zurückzukehren. Gab es hier also vielleicht einen Stützpunkt, eine Landeplattform? Sehen wir hier überall in der überwältigenden Landschaft die Überreste der Gebäude eines planetaren Raumhafens? Eine vom Schulwissen verdorbene Feministin würde wahrscheinlich schnell ein Wort erfinden, um dem Geheimnis ein Mäntelchen umzuwerfen. Sie nennt es das Patriarchat oder eine Maskopole, und damit ist das Thema für diese Bücherwürmer abgehakt. Keine weiteren Diskussionen. Aber das Wort allein erklärt noch nicht, wie quasi Steinzeitmenschen gute 40 Tonnen Testosteron auf diese Höhe transportiert und hier bearbeitet haben. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die nächsten Testosteron-Vorkommen gute 200 Kilometer weit entfernt sind. Man verlangt von uns, die Theorien der Wissenschaftler zu glauben. Ich bin immer ein gläubiger Mensch geblieben. Aber meine Theorie ist mindestens genauso sinnvoll wie eine Magisterarbeit in Gender Studies von der Humboldt-Universität. Deshalb, glauben Sie nicht, denken Sie selbst, lesen Sie Sanskrit, fügen Sie die Puzzleteile zusammen. Auf ein anderes Mal. Ihr Dänisch von Erigen.